Erster ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter Herr, der König freut sich über deine Kraft. Er ist sehr froh über deine Hilfe. Dritter, du gibst ihm, was er möchte. Du sagst ja zu seinen Wünschen. Vierter, du schenkst ihm viel Gutes. Du gibst ihm eine Krone aus Gold. Fünfter, er wollte leben. Du gibst ihm ein Leben für immer. Sechster, er ist bekannt durch deine Hilfe. Du machst ihn groß und wichtig. Siebter, du machst ihn für immer glücklich. Er freut sich sehr bei dir. Achter, der König vertraut Gott. Gott ist sehr lieb zu ihm. Er bleibt sicher stehen. Neunter, du findest alle deine Feinde. Deine Hand findet alle, die dich hassen. Zehnter, du bist wie ein heißes Feuer. Gott macht die Feinde weg. Das Feuer macht sie kaputt. Elfter, ihre Kinder werden nicht mehr da sein. Sie verschwinden von der Erde. Zwölfter, sie planen böse Sachen gegen dich. Aber sie haben keinen Erfolg. Dreizehnter, du jagst sie weg. Sie haben Angst vor dir. Vierzehnter, Herr, zeig uns deine Macht. Wir singen Lieder für dich. Wir loben deine Kraft.